1 Live, 1 Live. Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live 0800 220 50 50. So, liebe Leute, jetzt kann's losgehen. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt: Ich lebe im Luxus. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die viel Kohle haben, Zum einen, die auch Luxus lieben, die sagen, ich brauche tolle Klamotten, ich mag große Autos und Schmuck, Pelze und so etwas. Leute, die viel Geld haben. Und ich möchte gerne sprechen mit Leuten, die vielleicht nicht viel Geld haben, aber auch sagen, ich lebe im Luxus, weil sie sich irgendwie so durchschlagen und durchschmarotzen, wie auch immer. Oder gerne auch noch mit Menschen, die mal sehr luxuriös gelebt haben, viel Geld und viele Dinge besessen haben, aber durch die Wirtschaftskrise nicht mehr sehr viel Geld haben und eben kaum mehr Luxus leben können. Vielleicht auch mit der einen oder anderen Edelprostituierten. Das ist ja auch eine Form von Luxus oder auch vielleicht mit Kunden von Edelprostituierten. So, ich bin sehr gespannt, was wir hier heute Abend hören werden. Ich lebe im Luxus. Unser Thema, die erste Anruferin Carola, 58. Guten Morgen. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Trifft das auf dich zu? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe das ja mit einem Fragezeichen. Da habe ich das ja an euch gesendet. Erzähl doch mal ein bisschen von dir. Ja, es ist so, dass mein Mann und ich, wir bereiten jetzt Weltreise vor. Mhm. Das heißt also, dass wir nicht mehr arbeiten müssen. Ja, jetzt seit kurzem? Nee, vor 2 Jahren hat mein Mann sein Unternehmen verkauft. Ich habe noch ein bisschen gearbeitet. Was für ein Unternehmen war das? Ein Softwarehaus. Softwarehaus. Mit wie vielen Angestellten? So ungefähr 100 Leute. Oh, das klingt aber nach einem großen Vermögen. Naja. Aber wir sprechen schon über ein Millionenvermögen. Ja. Ja, das schon. Das ist schon sehr viel, finde ich. So, das ist verkauft. Ja. Und jetzt wollt ihr auf Weltreise gehen. Ja. Wann geht's los? Die Testfahrt mit dem Mobil, was wir uns gekauft haben, die geht jetzt los im Juni. Mit dem Mobil? Also mit dem Reisemobil? Ja, wir haben so ein Reisemobil, ein Expeditionsmobil. Ach so, ich dachte, ihr würdet mit einem Schiff auf Weltreise. Nee. Ach so, mit einem Reisemobil. Ja. Das ist ja spektakulär. Also so ein richtig groß ausgestattetes Reisemobil mit allem drum und dran. Ja, aber nicht richtig groß, das ist ja offroad tauglich. Das ist und daher ist es nicht so groß. Das ist wie tauglich, was hast du gesagt? Offroad. Also geländetauglich. Ne? Ja, Geländefahrzeug. Mhm. Wie teuer war das Ding? Das habt ihr schon mal gefragt, Jules. Da habe ich schon mal, dass ihr alles genau wissen wollt. 170.000. 170.000, ja, ich weiß, die sind sehr teuer, die Sachen. Wie ist denn die Planung? Wohin soll es gehen? Habt ihr eine Route euch ausgedacht? Ja, sicher. Es ist also einmal, dass man unbedingt also von Alaska nach Feuerland. Ja. Und die andere Sache ist... Also das ist diese Panamerika-Route, ne? Ja. Das ist ja die längste Straße der Welt. Ja. Ist das, glaube ich, ja. Ja, ja. Die sind wir teilweise, kennen wir die schon. Ja. Aber die wollen wir halt mal ganz durchfahren. Und ihr habt das Auto hier in Deutschland gekauft? Ja, ja. Und das müsst wird das dann, verschifft. Und das wird verschifft nach Alaska? Was ja auch schon nach Halifax. Ah ja. Kanada. Nach Kanada. Mhm. Ja, und das andere ist also Asien, also das wäre Russland, Mongolei und dann weiter also nach Asien rein. Wie wahnsinnig. Mhm. Wie wahnsinnig, Carola. Ja, und da ist halt die Frage, ob das vielleicht Luxus ist, wenn man das machen kann. Na hör mal, was fragst du mich? Natürlich. Ja, ist es das. Hallo. Wenn man sich das leisten kann und mit einem Millionenvermögen im Rücken, wo einem nichts passieren du, kann. Das muss ein bisschen an unser Lebensende reichen, ja. Naja, gut. Ich weiß ja nicht, wie viel feste Ausgaben ihr habt, dass also sehr viel Geld jeden Monat fließen muss. Ist das so? Habt ihr große Häuser? Ja, ist schon. Also wir haben ja, ich werde ja hier das Haus, werden wir ja nicht aufgeben. Ich habe eine Haushälterin, die dafür sorgen muss. Also und auch sonst läuft ja sehr vieles weiter. Also, Du und dein Mann, wart ihr immer schon wohlhabend oder habt ihr euch so von oben unten nach oben? Ich weiß nicht, wohlhabend, also uns ging es nicht schlecht. Ja. Aber auch nicht so, also wohlhabend, also wir kamen aus einigermaßen guten Familien, aber halt so ein Großbürgertum. Aber dein Mann war immer Geschäftsmann und, nee. Nee, wollte er eigentlich nie. Mein Mann ist eigentlich Techniker. Ach so. Ja, der liebte irgendwas zu basteln, zu fummeln, also halt in der Software und musste dann also, er hat mit Freunden, hat er das Unternehmen gegründet und die dann abgesprungen sind, da musste er dann rein in diesen Beruf und hat sich halt da... Wie viele Jahre hat er das Unternehmen geleitet? Der hat nicht lange. 89, 20 Jahre. 20 Jahre, na, immerhin. So, und diese Weltreise, ist das so ein großer Lebenstraum von euch? Nee, wir sind schon immer gern gereist. Und wir hatten eigentlich vor gehabt, mit dem Flieger um die Welt zu fliegen. Mhm. Also wir sind beide auch Privatpiloten. Ah ja. Und dann haben wir uns aber letztes Jahr einen Hund angeschafft, ja, und da kam wir dann, dass wir das mal mit so einem Wohnmobil versuchen. Mhm. Und da haben wir das versucht jetzt mal Ende letzten Jahres. Also mein Mann war 3 Monate unterwegs gewesen und ich war mit ihm 5 Wochen dann zusammen drauf. Da haben wir dann festgestellt, das könnte was sein für uns, ja. Und so kam das. Du sagst, ihr seid Privatpiloten. Habt ihr auch ein privates Flugzeug? Nein, wir haben kein Flugzeug. Nein. Also ja, hätte ja sein können. Ja. Zumindest ein kleines. Nee. Also das hatten wir mal überlegt, aber... Für wie lange plant ihr diese große Reise? So 5 Jahre ungefähr. 5 Jahre. Ja, wobei, ich plane immer wieder zurückzufliegen dann. Mhm. Denn es wird also etwas schwierig, also einen Freundeskreis halt denen aufzugeben, beziehungsweise den zu vermissen. Habt ihr Kinder? Nein. Nee, also ihr seid freie Leute. Viele Ersatzkinder. Also, das finde ich schon einen ganz großen Luxus, den ihr euch da leisten könnt. Und eine ganz tolle Sache, finde ich, ist auch ein ganz großer Lebensraum von mir, irgendwann mal sowas zu machen. Finde ich wirklich sensationell. Hast du nicht ein bisschen Angst auch? Ihr werdet ja in Gegenden fahren, vor allen Dingen Südamerika, die nun alles andere sicher sind. Ja, sicher. Wenn ihr mit einem 170.000 Euro teuren Auto rumfahrt, könnte das auch schnell weg sein. Das ist schon, und da ist jetzt eine erhöhte Aufmerksamkeit, wenn du da irgendwas liest, also jetzt also so nach Russland oder Mongolei. Zum Beispiel, ja, natürlich. Ist mir eigentlich unangenehmer, also Osteuropa, als jetzt Südamerika. Ja. Aber da seid ihr unerschrocken. Ja. Mhm. Wenn ich im München Hauptbahnhof also rumgehe oder sonst wo, da kann mir auch was passieren. Ja. Beziehungsweise mir kann auch hier auf dem Land was passieren, wenn mir ein Verrückter über den Weg läuft. Natürlich, klar. Aber ich finde auch, dass man dann solche Risiken eingehen sollte. Man muss sich gut erkundigen. Klar, das werdet ihr als Reiseprofi schon gemacht haben. Und wir sind ja, wollte ich sagen, als Reiseerfahrene, also genau. Wir werden bestimmt nicht irgendwo also was provozieren. Ja. Und es gibt dann auch Grenzen, also wo man nicht hinfahren. Also wahrscheinlich also werden wir Kolumbien meiden und mal schauen, also wie es bis dahin ausschaut, wenn wir so weit sind. Dein Mann ist wie alt? Der ist 50. Der ist 50? Mhm. Ja, das ist ja schon ein großer Luxus, wenn man mit 50 sagt, ich werde jetzt Privatier, habe so viel Kohle verdient und mache jetzt meinen Lebenstraum, erfülle meinen Lebenstraum. Weißt du dein Glück zu schätzen? Ja, ich glaube schon. Ja. Weil du das so zögerlich sagst. Ja, ich glaube schon. Weil das ist dir klar, dass du in einer absolut bevorzugten Situation lebst. Obwohl du wahrscheinlich viele Menschen kennst, die so leben, aber die meisten leben eben nicht so. Ja, ist es, wenn man dir zum Beispiel zuhört, also ich meine jetzt nicht die Schicksale, die sind ja unabhängig von Geld, aber was da so durchblickt, also wie deine Klienten leben, also. Ja. Da gibt es schon eine andere Seite, wobei ich also auch ehrenamtlich arbeite, also nicht ganz weit weg bin von allem. Mhm. Genau, das ist ja auch immer so ein Punkt, wenn man sehr wohlhabend ist, finde ich ja, dass damit auch in irgendeiner Weise eine Verpflichtung verbunden ist. Ja. Du sagst, du arbeitest ehrenamtlich, spendet ihr auch regelmäßig Geld oder unterstützt ihr, wenn ihr so... Wir unterstützen verschiedene Kinder. Ah ja. Also das ist dann schon... Ja. Ihr nehmt nicht nur alles auch Geld vor. Auch Unterstützung, die steuerlich nicht anerkannt werden. Sehr gut. Sehr gut. Das Thema heißt ja, ich lebe im Luxus. Nun ist dieses hier eine große Luxusgeschichte, eure tolle Reise. Lebst du sonst auch gerne luxuriös und deinen... Ja. Was heißt das? Mein Mann liegt doch bequem. Also ihr habt eine Villa? Nee. Wir haben ein uraltes Haus, das natürlich sehr schön renoviert ist und sehr großzügig ist, aber keine Villa. Also und unser Mittelpunkt, also wenn Gäste, also wir haben Freundeskreis, ein Fest, ich sage Großfamilie, das sind Freunde, die hat mein Mann seit seiner Kinderzeit. Mhm. Und also wenn wir mit Freunden zusammensitzen, wir sitzen sozusagen in der Küche sitzen. Mhm. Ja. Also wir haben kein Wohnzimmer oder sowas. Ja, also. Sind denn das Leute, so der Kreis, in dem ihr verkehrt? Ja. Sind das alles wohlhabende Leute oder auch Leute, die nun nicht so viel Geld haben? Oh, verschieden. Also den meisten geht es eigentlich ganz gut. Ja. Ja. Aber es ist mehr, also es sind also durch andere Dinge definiert, als zum Beispiel durch die Reiselust. Wir haben also sehr viele, die auch beruflich also im Ausland viel zugange sind. Habt ihr irgendwo ein Domizil im Ausland noch, ein Haus? Wir haben ein Grundstück in Costa Rica. In Costa Rica. Auch nicht schlecht. Könnt ihr ja mal vorbeifahren. Ja. Um uns bald drum kümmern, gell? Stichwort Autos, ist dann du oder dein Mann? Nee. Viele Motorräder. Ach so. Ja, Autos, das ist mein Kampf immer. Also, dass mein Mann meint, so ein kleines Auto reicht vollkommen aus. Meint der Mann oder du? Ja. Nein, mein Mann meint das. Achso, und du hättest gerne was Großes? Ich bin eher für bequemere Autos, ja. Was ist dein Lieblingsauto oder was hast du vielleicht sogar für ein Auto? Achso, ich habe jetzt ein Volvo, habe ich. Mhm. Naja, das geht ja auch noch. Ja, geht. Ja. Und mein Mann hat ein Citroën, ein C2. Ja. Also der hat wirklich ein kleines. Ja, das ist alles noch im Rahmen. Was habt ihr sonst für Hobbys, die vielleicht auch viel Geld kosten? Du hast vom Fliegen gerade schon gesprochen. Ja, das Fliegen, das hat uns immer viel Geld gekostet. Wir haben... Gut, Motorräder kosten nicht so viel Geld und die verkaufen wir jetzt. Wir hatten insgesamt 4 Motorräder hatten wir. Ja. Nee, 5. Wegen dem Hund haben wir eins mit Beiwagen angeschafft. Das war unser. Da sitzt der Hund im Beiwagen? Ja. Das traut er sich? Ja. Muss man den da festschnallen oder wie geht das? Ja, sicher ja, ne? nicht. Ja. Ist festgeschnallt. Und hat auch eine Brille auf. Wie lustig. Und ihr macht das Spaß, wenn ihr dann über Wald und durch Wald und Flur fahrt? Nee, also wir konnten es nicht so richtig lange austesten, weil dieses Teil nicht so richtig funktioniert hat, dieser Beiwagen. Und aber auch die Hunde, wenn sie dabei sind, lassen sie alles über sich ergehen. Ja. Dieses Fliegen, von dem du gerade gesprochen hast, sind das so kleine Propellermaschinen oder größere Flugzeuge? Nee, das sind Propeller, das sind einmotoriges, wenn das. Nun haben sehr viele Leute, eigentlich vorwiegend wohlhabende oder reiche Leute, Geld oder eine ganze Menge Geld verloren in der derzeitigen Krise. Ihr auch? Nee. Ein bisschen schon, aber wir hatten vorher Aktien verkauft, weil wir umschichten wollten. Ja. Und jetzt ist natürlich, also ist zum Glück anonym hier das Ganze. Ja. Jetzt sitzen wir natürlich auf unglaublich viel Bargeld sozusagen. Also was heißt Bargeld? Also Tagesgeld. Ja. Und wissen nicht, was wir mitmachen sollen. Also das Geld liegt auf dem Tagesgeldkonto und vielleicht ist es ja auch ganz gut aufgehoben. Ja, das ist im Moment das einzig Wahre. Ne? Glaube ich auch. Also das meiste Vermögen ist quasi in Bargeld angelegt. Ja, aha. Keine sonst... Ja doch, wir haben Wohnungen. Wohnung. Ein Haus... Also Wohnungen haben wir noch, ja. Und was wir halt im Laufe unseres Lebens aus sogenannten steuerlichen Gründen angeschafft haben. Habt ihr auch Gold? Außer meinem goldenen Geschirr nicht. Schmuck, nein. Apropos Schmuck, hast du sehr teuren Schmuck? Ja. Also was heißt sehr teuren? Ich habe Schmuck, ja. Uhren haben wir. Ach, Uhren, das ist auch ein teures Hobby von meinem Mann. Das glaube ich. Also, der hat gern schöne Uhren. Wenn du jetzt mal deinen Schmuck und die Uhren zusammenzählen würdest, könntest du es schätzen, was das kosten würde? Puh, das ist nicht so. 100.000? Nee, so viel glaube ich nicht. Also, du hast gerade gesagt, du hast gerade gesagt, dass ihr keine Kinder habt. Mhm. Wer wird euer großes Vermögen erben irgendwann? Wenn noch was übrig bleibt davon. diverse Kinder. Also die ihr unterstützt? Also eins, unser Lieblingskind, das ist die zweitälteste Tochter meiner Freundin. Ja. Die hat auch eine Weile hier gewohnt, als sie in München studiert hat. Mhm. Und die wird auch jetzt kräftig gesponsert und die wird einen Großteil erben und auch so noch andere Kinder. Ja. Also Kinder, die ihr so unterstützt? Ja. Das sind auch eher fremde Kinder? Mhm. Und, nee, das sind Kinder aus dem Bekannten? Alle Freunde und Familie. Ach so, verstehe. Mhm. Wenn noch was übrig bleibt, vielleicht verprasst ja auch alles vorher. Ja, sicherlich. Ja. Aber ein paar Millionen sind nur schon schwer zu verprassen. Du, Leben ist teuer. Ja, kommt aber an, wie man lebt. Ja. Ich habe mal mit einer Frau hier gesprochen, die hat auch diese Panamerika gefahren, von Alaska bis nach Feuerland. Die hatte einen normalen Geländewagen und der hat die ganze Geschichte 30.000 Euro gekostet. Das kann man auch ganz billig hinkriegen. Ja. Sicher, das kannst du auch. Ne? Soweit ich mich recht erinnere, ich weiß nicht. Aber du, ab einem gewissen Alter wirst du bequemer. Ja, verstehe. Vor allem, wenn man es sich leisten kann. Ich meine, wir sind lange mit Rucksack gereist. Ah ja. Auch wenn wir jetzt irgendwo mit Fliegerchen, das ist sehr oft, dass wir einen Rucksack halt dabei haben. Ja, ja. Also beruflich bin ich vielleicht mit Köfferchen und Kostümchen unterwegs. Aber sonst Rucksackreisen, also wir kennen alles. Ja. Carola, sehr nett und sehr interessant, mit dir gesprochen zu haben. Dann wünsche ich euch wirklich alles Glück der Welt für eure Weltreise, für die tolle Weltreise. Ja. Ich werde mir deine Sendungen ab und zu runtersaugen und mir dann anhören. Das wäre schön. Das ist dann besonders schräg. Wenn ihr unterwegs sitzen und Domian zu hören. Sag mal, wenn ihr in der weiten Welt unterwegs seid und das ist irgendwie möglich, zu uns Kontakt aufzunehmen, das könnt ihr ja über E-Mail. Ja, ja, klar. Aha. Dann lasst uns doch nochmal telefonieren, würde mich sehr interessieren. Ja, okay. Dann melde dich doch ganz einfach mal. Ich melde mich mal, ja. Alles Gute, schönen Gruß an deinen Mann. Ja, danke. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema heißt Ich lebe im Luxus. Carola hat schon sehr interessante Sachen gerade davon erzählt. Wer von euch lebt im Luxus? Wer von euch hat viel Geld? Wer liebt Luxus? Wer von euch besitzt aber eigentlich gar nicht viel, aber sagt dennoch, ich lebe im Luxus, weil ich mich so durchschnorre? Und wer von euch ist vielleicht unverhofft zu sehr viel Geld gekommen? Durch eine Erbschaft, einen Gewinn oder durch was auch immer? 0800 220 5050, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Thomas, 37. Hallo, Thomas. Ja, hallo. Thomas, ich lebe im Luxus. Sagst du das? Ja, ich sage das, aber ein bisschen anders. Erstmal hallo an alle. Hallo. Also ich hatte am 11.06.2005 hatte ich einen Verkehrsunfall. Ja. Und vorher war ich kerngesund. Seitdem sitze ich mit einer Querschnittslähmung im Rollstuhl. Mhm. Muss aber, die ersten zwei Jahre waren ganz schlimm, aber jetzt muss ich sagen, dass bevor ich diesen Unfall hatte, habe ich so ins Leben hineingelebt und kaum mich mit Leuten getroffen und einfach so dahin gelebt. Und seitdem ich im Rollstuhl sitze und ich das dann auch verarbeitet hatte nach der ganzen Therapie und nach der Reha, muss ich sagen, geht's mir richtig gut. Gut heißt, dass ich also viel mehr unternehme als vorher. Ich mache sehr viel Sport. Ja. Ich habe in der Zeit meinen neuen Lebensgefährten kennengelernt. Ich habe dadurch gemerkt, wer Freund ist und wer nicht. Wie viele sind denn von den alten Freunden übrig geblieben? 3. Na, immerhin. Ja, ja. Immerhin, ne? Und ich reise sehr viel mit meinem Lebensgefährten. Ja. Also Europa haben wir schon komplett durch. Ja, wie reist ihr? Fliegen. Fliegen. Ja. Mhm. Und in Dubai waren wir 3-mal, in Thailand jetzt das zweite Jahr, 4-mal schon. Ja. Und was ich eigentlich damit sagen will, dass man auch wenn man nicht viel Geld hat und auch vielleicht behindert ist, also für Luxus ist eigentlich für mich jetzt einfach zu leben. Ja, das hat, da kann man sagen, dass dieser schwere Unfall und dein Schicksalsschlag alles verändert hat. Ja. Und dadurch du eigentlich viel bewusster und somit irgendwie für dich auch luxuriöser lebst als vorher. Ja. Es ist verrückt, ne? Ja. Dass man manchmal erst einen gegen Latz kriegen muss, um zu kapieren, wie wertvoll alles das so ist. Leben eigentlich ist, ja. Ja, wie einzigartig es ist. Ja, ja. Du hast finanziell, bist du jetzt nicht reich oder ärmer als vorher? Nein, genau. Nee, ich habe zwar eine Versicherungssumme gekriegt, per Gericht. Wie hoch war die? Die war 160.000. Ja. Na gut, da kann man schon ein bisschen was machen mit. Ja, ja. Wir haben uns eine Eigentumswohnung gekauft. Ja. Eine behindertengerechte, eine schöne in Berlin-Mitte. Ja, ja, super. Und aber trotzdem lebe ich nicht im Reichtum. Ja, was machst du beruflich? Beruflich habe ich selber damals, war ich Oberkellner im großen Berliner Hotel. Das geht jetzt nicht mehr? Nein, nicht mehr. Dann hatte ich eine Umschulung gemacht zum Verwaltungsfachangestellten. Mhm. Und hatte dann in einer Zustellagentur als Tagesdisponent gearbeitet, bin da aber sehr gemobbt worden, hab's also auch aufgehört, bin also dann in Rente gegangen. In Rente gegangen. Ganz genau. Ja. Und das Einzige, was ich heute noch suche zu meinem Glück, ist so ein 400-Euro-Job. So. Das ist auch alles, was nicht sein muss, aber darauf hätte ich schon Lust. Du sagst, du bist 37 Jahre alt, ich bin dann in Rente gegangen. Kann man so einfach in Rente gehen? Nee, Rente so einfach nicht. Ich bin dann durch das Mobben auch dann wieder erkrankt. Ja. Das heißt, dass ich dann ein Burnout-Syndrom bekommen hatte. Ja. Und dann das hat dann ein Jahr gedauert und dann haben die Ärzte gesagt und auch die Rentenversicherung, es wäre besser, dass ich dann doch in Rente gehe. Ah ja. Und was machst du jetzt so den lieben langen Tag? Also ich habe erstmal noch 2 Hunde. Zwar sehr kleine, aber die beanspruchen einen sehr... Glaube ich, ja. Wir sind beschäftigt, muss man raus. Sind das, ja? Bei Damen. Aha. Und dann gehe ich 2-mal die Woche schwimmen. Ich mache Rollstuhlbasketball und Rollstuhltanzen. Mhm. Und da ist schon 6-mal die Woche. Wie funktioniert das mit dem Schwimmen? Mit dem Schwimmen? Mhm. Also ich habe immer, also ein Bekannter kommt mit oder mein Lebensgefährte. Mhm. Und ich werde einfach mit so einem Stuhl, mit so einem Kran ins Wasser und dann schwimme ich einfach mit den Armen halt. Ach so, und das funktioniert? Das funktioniert. Und man geht da nicht unter, wenn man die Beine nicht bewegen kann? Dann ist es aber sehr anstrengend für den Oberkörper. Sehr anstrengend. Die ersten zwei Mal, da sind die Beine, die kommen dann, die gehen dann immer nach oben. Am Anfang gehen die nach oben. Man denkt, der Oberkörper geht weg. Gehen die vorne nach oben oder hinten nach oben? Hinten nach oben. Ach so. Ja. Aber dann mit einer Zeit, das geht dann. Da musst du einen gut trainierten Oberkörper haben. Ja, doch. Mittlerweile, ja. Und das Rollstuhltanz, weil ich habe früher auch Turniertanz gemacht. Ja. Und ich wollte unbedingt weiter tanzen. Und jetzt habe ich ja mit meinen Lebensgefährten, gehen wir dann zweimal die Woche zum lateinamerikanischen Tanz. So, das klingt ja wirklich wahnsinnig aktiv, sehr lebenszugewandt. Ja. Und das war ich vorher. Das Einzige, was ich halt machte, war tanzen. Das wollte ich gerade fragen. Wie war das denn vorher? Warst du vorher irgendwie, wie würdest du dich beschreiben so als Typ vorher? Ich würde sogar sagen depressiv. Verrückt. Ja. Würdest du so weit gehen, dass du sagst, dass der Unfall und meine Querschnittslähmung ist mein Lebensglück? Würdest du so weit gehen? Ja. Ehrlich? Ja. Natürlich, wenn mir jetzt einer sagen würde, wir machen eine OP und du kannst wieder laufen, das würde ich schon machen wollen. Aber seitdem das passiert ist und die Reha und ich die Bindung akzeptieren konnte, geht es mir besser als vor dem Unfall. Wahnsinn. Wie lange hast du denn gebraucht, bis du alles akzeptiert hast? 2 Jahre. Ja, immerhin, ne? Das ist dann doch so eine Zeit. Es waren auch Selbstmordgedanken direkt danach. Also bist du in den 2 Jahren schon durch die Hölle gegangen? Ja, ziemlich. Wie kann ich es mir bei dir vorstellen? Kannst du den Stuhlgang koordinieren oder geht das nicht? Nein, da kriege ich zweimal die Woche, gibt es da so Klistiereinläufe. Ach so. Ja. Und für das Urin lassen muss ich jeden Morgen 20 Minuten, das gibt eine spezielle Klopftechnik, Blasenklopftechnik, die ich anwende und dann funktioniert das. Ja, du sagst, du kriegst da solche Einläufe, dass du zur Toilette gehen kannst. Warum Einläufe? Kommt das nicht von alleine? Ja. Nee, genau. Kommt das nicht von alleine? Kommt nicht von alleine. Ja. Wie ist das zu erklären? Ist der Darm zu träge geworden? Oder? Ja, das Ganze ist ineinander, also bei dem Unfall, ich habe ja, wie gesagt, zwei Wirbel gebrochen und der Rückenmark ist zweimal beschädigt. Mhm. Und das ist so zu erklären, dass dieser Darm auch einmal, wie bei Lungen, die fallen ja auch mal zusammen. Und der Darm ist auch mal so zusammengefallen. Ach so. Und dass seitdem also diese Funktion nicht mehr da ist. Er muss immer angeregt werden. Wer macht denn diesen Einlauf denn bei dir? Mein Lebensgefährte. Ach, das macht der Lebensgefährte. Und mein Lebensgefährte, den habe ich damals über so eine gewisse Gay-Chat kennengelernt. Da warst du schon behindert? Ja. Mhm, ja. Und ich hatte aber gar keinen Freund gesucht, sondern da hatte ich Freunde, mit denen man halt geschattet hat. Ja. Und der hat vorher nie mit Behinderten zu tun gehabt. Nie. Und er ist mit mir von ersten Tag an umgegangen, als ob er das schon seit Jahren kennen würde. Wie ist denn das mit eurer Sexualität? Du wirst doch wahrscheinlich dann die klassischen sexuellen Empfindungen an deinem Geschlechtsteil nicht haben. Genau, ja. Hast du eine Erektion noch? Ganz verschieden, aber eher selten, muss ich zugeben. Also die Sexualität läuft bei dir wahrscheinlich so im Kopf ab. Und da habt ihr euch auch arrangiert, dass das dann funktioniert miteinander. Ja. Mhm. Das ist eine tolle Sache. Und dann ist dein Freund dann auch quasi dein Helfer, so in, wie du gerade gesagt hast? Ich habe noch einen, weil mein Lebensgefährte arbeitet, noch einen anderen guten Freund, der ist Krankenpfleger vom Beruf und der pflegt mich, also das pflegt, aber der hilft mir in vielen Dingen noch. Mhm. Aber sonst ist eigentlich mein Lebensgefährte der Mario das. Ja. Kannst du mir erklären, du sagst, 2 Jahre habe ich gebraucht, bis ich das akzeptiert habe. Gab es einen Moment, wo es so umgekippt ist, also im positiven Sinne umgekippt ist, wo es Klick gemacht hat? Gab es das oder hat sich das so allmählich dann ergeben? Das war, ich war nach dieser Langzeitreha noch in einer ambulanten Reha in Berlin. Mhm. Und da habe ich einen jungen Mann, der war 20, kennengelernt, der hatte beide Beine verloren. Ja. Durch einen schweren Arbeitsunfall. Ja. Und der hatte so eine positive und Art und Lebensfreude an sich, wo ich dann immer sagte, warum kann der das und ich nicht? Und dann haben wir uns sehr oft unterhalten und er hat mir also dann auch noch das Spaß an Leben beigebracht, der selber erst ein halbes Jahr vorher verunglückte. Ja. Ne? Und also, wo ich dann toll. Mit dem ich auch heute noch in Kontakt bin. Ja, also man kann schon viel von Menschen lernen und profitieren. Ja. Sehr viel. Ja. Also, das ist natürlich ein ganz, ganz irrer Aspekt. Thomas, Querschnittsgelähmte, sagt, das ist für mich Luxus, dass ich jetzt so, dass ich trotz allem jetzt so leben darf und alles so genießen kann. Ja. Ne? Das ist dein Luxus. Ja, und ich will auch jedem Behinderten sagen, sich nicht zu verstecken, einfach raus. Das Leben ist so schön. Also, das bringt nichts, sich zu verstecken. Weil ich sag, also ich, mir hat mal der Junge, der, also dieser junge Mann, der diese beide Beine amputiert hatte, der sagte mal, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann nehme ich eine Tablette. Und wenn ich, ich muss halt akzeptieren, dass ich entweder Kopfschmerzen habe oder ich muss akzeptieren, dass ich behindert bin. Und wenn ich diesen Punkt übersprungen habe, dann geht das Leben los. Thomas, toll, dass du angerufen hast. Ja, gerne. Alles Gute wünsche ich. Kann ich noch ein Autogramm von dir? Sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar. Grüße an deinen Freund. Mache ich. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema heute Nacht. Ich lebe im Luxus. Wer von euch lebt im Luxus? Oder was ist überhaupt für euch Luxus? Vielleicht ist das ja gar nicht so diese klassische Definition. So haben wir es ja gerade gehört von Thomas. Das muss nicht immer mit Geld und Gold und Pelzen verbunden sein, sondern auch mit unter Umständen ganz anderen Dingen, von denen man sagt, das ist für mich Luxus. Ich bin gespannt, was ihr mir noch erzählen werdet. 0800 220 50 50. Und hier ist der Achim. Achim ist 52. Hallo Achim. Hallo Achim. Ja, hallo. Jo, da ist er. Hallo Domian. Achim, schön, dass du da bist. Ja, freue mich auch. Bist du ein reicher Mann? Ja, reich ist natürlich relativ oder was. Also ich lebe schon im Luxus und kann mir viele Sachen leisten. Ja, aber reich ist natürlich auch geldmäßig, aber auch geistig gesehen, ja. Was machst du vom Beruf? Also ich bin vom Beruf Geschäftsführer eines großen Einzelhandelsfirma, die vornehmlich jetzt mit Münzen in Gold und Silber arbeitet. Oh ja, das klingt schon nach viel Kohle. Geschäftsführer bist du von der Firma. Wie viel Kohle ist natürlich relativ. Sagen wir mal, ich kann mir alles leisten, was ich mir so vorstelle, ja. Wir sind hier anonym. Deshalb gestatte die ganz indiskrete Frage, wie viel verdienst du im Monat? Ich habe im Monat zwischen 7.500 und 10.000 Euro netto. Netto, das ist natürlich eine schöne Stange Geld. Das ist eine gute Hausnummer, ja. Das kann man so sagen. Und wie lange verdienst du das schon? Also ich muss sagen, ich habe mich, und da bin ich auch so ein bisschen stolz drauf, aus ärmlichen Verhältnissen hochgearbeitet. Ja. Meine Eltern haben sich, also ich sag mal, wie man so schön sagt, krumm gearbeitet. Ich selber habe mein Hobby zum Beruf gemacht und das seit 15 Jahren. Das sind die Münzen? Das sind die Münzen, ja. Genau. Ich habe mich also seit frühester Kindheit mit Münzen beschäftigt und habe dann das Glück gehabt, in eine Firma einsteigen zu können vor 15 Jahren, um mich da hocharbeiten zu können, ja. Mhm. Also, eine richtige Erfolgsgeschichte, eine tolle Karriere. Das ist so sagen. Richtig, ja. Was hast du vorher gelernt? Ich habe also einen Schriftsetzermeister habe ich gemacht habe da in einer Druckerei gearbeitet, aber das hat mich nie so richtig ausgefüllt. Mhm. Wie gesagt, ich habe mich ganz und gar den Münzen hingegeben und habe wirklich das Glück gehabt, dass ich mein Hobby, was ich liebe, zum Beruf gemacht habe. Erklär mir mal bitte, das ist für mich so eine ganz fremde Welt. Wie kann man sich so für, warum begeistert man sich für Münzen? Ja, ich sag mal, also die Faszination Silber und Gold ist natürlich seit 2000 Jahren da. Gerade jetzt in dieser Wirtschaftskrise besinnen die Leute sich wieder auf die Werte, die man anfassen kann. Ach, seit 2000 also, Jahren? Seit Tausenden von Jahren, ne, kann man sagen. Seit Tausenden von Jahren, so kann man es auch sagen. Ja, du hast recht, ja, genau. Denken wir an die also alten Ägypter. Die Faszination ist immer da in Gold und Silber, ne? Ja. Ja, und mein Beruf hat mich also dann auch rund um die Welt fliegen lassen. Also wir sind weltweit tätig. Wir kaufen also ein in Asien und in Amerika. Ja. Und da genießt man natürlich auch das schöne Leben in guten Hotels. Ne? Das zahlt dann immer die Firma? Das zahlt natürlich immer die Firma. Und dann bist du, ich schätze dann schon, in 5-Sterne-Hotels? Ja, auf jeden Fall. Also ich lasse es mir immer sehr gut gehen. Vor allen Dingen bin ich auch, ich möchte mal sagen, ein Gourmet. Ich gehe sehr gerne gut essen, aber das auch vornehmlich in Deutschland, in guten 3-Sterne-Häusern. Ja. Gehe ich gerne essen, ja. Genau, das war jetzt auch meine Frage gewesen. Also das ist schönes Geld, was du da jeden Monat verdienst. Mhm. Wie verlebst du das Geld? Essen, hast du gesagt. Du gehst gerne gut essen. Da kann man ja schon viel Geld loswerden im Monat. Das ist richtig. Also ich möchte dir eine Sache erzählen. Wir waren Ostersamstag mit meinem Chef zusammen und ich lasse also auch meine Frau mal daran teilhaben. Ich bin also sehr glücklich verheiratet seit 30 Jahren. Ah ja, Glückwunsch. Wir waren bei Dieter Müller. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Dieter Müller im Schloss Lehrbach. Dieter Müller, ja. Ja, ja, ja, ich selber komme aus Köln, aber der Weg dahin ist nicht weit. Ja. Und mein Chef und ich, also wir arbeiten sehr hart, aber wir lassen uns dann auch gut gehen. Mhm. Und wir haben zum Beispiel am Ostersamstag mal mit so 4 Personen essen und da haben wir also für sage und schreibe 3.800 € mit 4 Personen gegessen und getrunken. Einerseits kann ich es verstehen, dass man so Spaß an so etwas hat. Andererseits hat man nicht auch irgendwie ein total schlechtes Gewissen, wenn man da für ein Fressgelage, ich sag's mal ein bisschen salopp, da 3.500 € hinlegt? Du magst ja recht haben. Also das schlechte Gewissen, ich sag's immer so, ich hab's mir verdient. Also ich habe schon einen 14- oder 16-Stunden-Tag und das 6 Tage die Woche. Das heißt also, ich arbeite schon sehr hart für mein Geld. Ja. Allerdings muss ich sagen, es macht mir auch sehr viel Spaß zu arbeiten. Ja. Also dann konsumierst du auch mit gutem Gewissen. So. Ich konsumiere auch mit gutem Gewissen, ja. Außerdem Essen, was gönnst du dir sonst noch so? Ich hab, oder ihr euch? Ja, wir gönnen uns also gut. Ich habe ein Eigenheim, was mittlerweile auch bezahlt ist. Darüber hinaus fahre ich ein E240 Mercedes. Und was ich mir so gegönnt habe, ist noch ein kleinen Roadster BMW Z4. Ah ja, gut. Das ist natürlich nicht schlecht. Eine fette Limousine und einen kleinen Sportwagen. Ja, so ist es. Das ist nicht übel. Mhm. Hobbys sonst noch? So Golf oder Fliegen, was wir gerade gehört haben? Hobbys sind eigentlich auch die Reisen dann oder so. Also ich habe schon sehr viel von der Welt gesehen. Wie gesagt, ich war in Asien unterwegs, Singapur, Hongkong, Shanghai, genauso wie Atlanta, New York, Los Angeles fliege ich jetzt im August wieder hin. Also das sind die Annehmlichkeiten, die mir halt mein Beruf mitbringt und ich da natürlich auch auf Geschäftskosten alles genießen kann. Das ist ja natürlich dann perfekt. Gibt es materielle Träume, die du und deine Frau, die ihr beide habt? Materielle Träume, tja, was soll ich sagen? Also ich wünsche mir eigentlich mit 60 Jahren aufhören zu wollen und mir dann einen Campingwagen zu kaufen und durch Europa zu fahren. Das ist so ein bisschen mein Traum dann noch. Ist ja irre. Hast du gerade von Carola gehört und meine erste Anruferin? Nee, die erste Anruferin. Genau. Ja, doch, das stimmt, ja. Das ist ja auch verrückt. Die haben eine große Firma, die haben sie verkauft und gehen jetzt auf große Weltreise mit einem Geländewagen. Und du möchtest mit einem Campingbus oder einem Campingbus. Würde ich gerne machen, ja. Was steckt da für eine Sehnsucht hinter? Das ist ja dann doch ein sehr einfaches Leben, was man da führt. Ja, vielleicht ist es das. Ich komme ja auch irgendwie auch einfachen Verhältnissen. Also wie gesagt, meine Eltern haben sehr hart gearbeitet für wenig Geld. Was war der Papa denn vom Beruf? Also mein Vater war Gleisarbeiter, ja, er war 5 Jahre in Gefangenschaft gewesen und kam dann zurück und ist bei einer Firma als Gleisarbeiter. Meine Mutter hat sich also den Rücken krumm gemacht in einer Gärtnerei. Mhm. Die waren immer in sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen gearbeitet. Und es war für mich immer so ein Traum zu sagen, nee, das möchte ich nicht machen, ich möchte etwas mehr machen. Mhm. Und es ist mir dann halt über mein Hobby auch gelungen. Ne? Aber vielleicht ist das auch mit dem Camping dann wieder ein bisschen zurück zu den Wurzeln, ne? Das kannst du sagen. Kann sein. Ich sehe das zum Beispiel sehr oft, wenn ich also schon mal abends mit meinem Roadster fahre und habe das Verdeck offen und rieche dann so ein bisschen die Natur. Das ist wirklich, wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen zurück zu den Ursprüngen, ja. Leben denn deine Eltern noch? Nein, leider nicht. Meine Eltern sind beide nicht mehr, leben nicht mehr. Ne? Sehr schade, sonst hätten sie ja dann auch noch ein bisschen was davon haben können. Also ich denke mir auch, dass gerade der Erfolg hat sich bei mir so in den letzten 3-4 Jahren eingestellt und sie wären sicherlich stolz auf mich gewesen, ja. Ja, das glaube ich auch. Wie lange sind denn deine Eltern schon tot? Also meine Mutter ist 6 Jahre tot und mein Vater 3 Jahre, ja. Ah ja, aber da haben Sie ja ein bisschen schon noch mitgekriegt, ne? Ein bisschen schon noch mitbekommen, also praktisch die Anfänge. Aber so richtig kommt es jetzt erst durch, so die letzten 1-2 Jahre. Ah, also wie ich Geschäftsführer geworden bin und halt das gute Geld verdiene. Ja. Wie gesagt, ich habe 7.500 bis 10.000 € netto zur Verfügung. Und ich muss auch sagen, ich spare nicht, sondern ich gebe das in vollen Zügen aus. Das heißt, dass ich mir gute Klamotten kaufe oder halt auch sehr gut essen gehe. Ja, Stichwort Klamotten. Bist du da auch so ein Typ, der sehr auf Marken und so achtet, dass er immer sehr aus dem Ei gepellt aussieht? Also ich muss schon sagen, meine Frau sagt immer, je älter ich werde, desto jugendlicher kleide ich mich. Der eitle V. Aber du hast schon recht, also Markenklamotten lege ich schon sehr viel Wert drauf. Ja. Macht ja Spaß. Ich zum Beispiel gehe extrem ungern einkaufen. Ich hasse es, durch die Geschäfte zu latschen und irgendwas anzuprobieren und in den Kabinen zu stehen und so. Machst du das gerne? Also ich muss dir eins sagen, ich bin absoluter spontaner Mensch. Wenn ich Samstag sage, ich gehe jetzt nach Köln einkaufen, ich brauche 10 Minuten und habe direkt das, was ich brauche. Achso, das ist gut. Das ist so immer so ein Horror mit meiner Frau, wenn die nämlich einkaufen geht, ich muss dann mitgehen, dann bin ich 4-5 Stunden mit unterwegs. Na, und soll ich das oder das? Ich bin da sehr spontan. Ist ja klar, die Frauen brauchen immer ein bisschen länger. So ist es, ja. Ich habe gerade mit der Vorrednerin auch drüber gesprochen. Stichwort Krise, magst du das in deiner Branche auch? Also absolut nicht. Glaub mir, die Leute, die sind also jetzt, ich sag mal, von den Aktien und so, da wenden die sich ab. Die flüchten sich wieder in die Sachwerte. Klar, eigentlich profitiert ihr von der Krise, ne? Wenn man, ja, Münzen, die verlieren ihren Wert nicht. Ja, also wir haben seit Oktober haben wir wirklich einen Boom, der ist nicht mehr nachzuvollziehen. Wahnsinn. Ja. Würdest du natürlich auch dazu raten, Münzen zu kaufen, klar, das müsstest du. Also ich würde sagen, nicht alles in Münzen zu investieren, sondern es muss ein gesunder Mix sein, ja. Also man sollte das klassische Sparbuch haben, man sollte eine gewisse Sache in Gold und Silber auf jeden Fall investieren, ja. Und auch noch ein bisschen in Aktien investieren. Es muss immer ein gesunder Mix sein. Man sollte nie irgendetwas auf eine Karte vollsetzen. Hast du das bei dir auch so gemischt? Ja, natürlich, klar. Ich meine, mein Herz hängt natürlich an den Münzen, an Gold und Silber. Ich habe genau auch diesen Mix, habe ich auch. Ja. Aber das heißt, du lebst gut und du verprasst auch eine ganze Menge Geld, aber du legst auch Geld an. Du kannst, also ich denke mir von diesen, ich sag mal, die 10.000 Euro, die ich so netto im Monat zur Verfügung habe, lege ich schon so, naja, eine Summe zwischen 5 und 1.000 Euro jeden Monat an, ja. Naja, wie viel hast du auf dem Konto, also auf dem Sparkonto im Moment? Willst du das wissen, oder was? Würde ich gar nicht jetzt mal fragen. Ja, also ich habe immer so eine Summe, ich sag mal, zwischen 15.000 und 20.000 Euro im Sparkonto. Ja, ah, ja. Das ist so die eiserne Reserve. Ja. Ah ja, und dann ein bisschen Aktien auch, ein bisschen Gold und so. Aktien, ich komme eigentlich von der klassischen Branche her. Ja. Ich habe lieber ein Sparbuch, wo ich drauf sehe. Ja. Ja, bei den Aktien ist das so eine Sache. Ich habe einen dicker Investmentfonds jetzt gehabt, der war 10.000 Euro noch vor 2 Jahren wert. Der ist jetzt nur noch die Hälfte wert. Also da bin ich auch schon so ein bisschen gebranntes Kind. Ist ja auch richtig so, da muss man auch vorsichtig sein. Ja, da genau. Ist den Leuten viel aufgeschwatzt worden. Also, so, lieber Achim, genieß dein Leben. Ich werde es tun, ja. Wenn du noch ein bisschen mehr Kohle hast, denke auch mal an die Leute, die vielleicht ein bisschen weniger haben. Du kennst es ja, was es bedeutet, arm zu sein. Finde ich, sollte man nie vergessen, vor allem, wenn man auch von da kommt. Ja. Und man kann mit wenig Geld viel helfen. Ja, es gibt so viel Armut und so viel Leid auf der Welt, wo 5 Euro schon ein Vermögen sind. Aber das mache ich auch. Also jetzt, also da bin ich also absolut straight. Also wenn ich in Köln, ich komme aus der Nähe aus Köln, wenn ich da irgendwelche sehe, ich werde da auch schon mein Schärflein zu beitragen und zu dem einen oder anderen 5 oder 10 Euro in seinen Topf rein. Ja. Sehr gut. Ich denke ja schon dran. Ich danke für deinen Anruf, wünsche alles Gute dir und deiner Frau. Alles klar. Tschüss. Bis dann. Jo. Ciao. Und herzlich willkommen zu unserem Thema Ich lebe im Luxus, sage ich zu Ann-Kathrin. Hallo Ann-Kathrin. Hallo Domian. Ann-Kathrin, du bist wie alt? Ich bin 22 Jahre alt. 22 Jahre alt. Ja. Und du bist eine reiche junge Frau? Ja, ich nicht, meine Eltern. Aber ich kann davon profitieren, das ist ganz praktisch. Halt mal den Hörer irgendwie still, das knistert so. Deine Eltern sind reich? Ja, ich sag mal, meine Eltern haben eine Spedition. Ja. Und läuft relativ gut und ja, ich profitiere daraus. Und du bist Einzelkind? Ich bin Einzelkind, habe aber 2 Stiefbrüder, wobei die zählen nicht für mich. Aber die leben also, in der Familie? Ja. Nee, die leben nicht bei uns. Die leben bei der Mutter. Ach so. Und von daher lebe ich alleine bei meinen Und du Eltern. Bist die Prinzessin zu Hause? Eindeutig. Eindeutig. Würdest du sagen, dass das Unternehmen deines Vaters schon, reden wir da auch über einen Wert, den man mit Millionen beziffern könnte? Da, ganz ehrlich, da kann ich ja nicht mitreden. Da rede ich auch gar nicht mit meinen Eltern. Ich sehe das einfach, also wenn solche Gespräche kommen, da halte ich mich meistens raus und gehe am besten schnell rüber. Aber ich sag mal, ja, schon. Also, okay, ich also das halt was, zum Beispiel was, über die Firma halt habe ich einen TT und... Was hast du? Ich fahre einen Audi TT. Du fährst einen Audi TT? Genau, ja. Lass uns jetzt über dich reden. Du sagst, ich profitiere vom Reichtum meiner Eltern. Genau. Ann-Kathrin ist 22 Jahre alt und hat von Mama und Papa einen Audi TT geschenkt bekommen. Mhm. Das ist ein schicker kleiner Sportwagen, ja. Der natürlich schon scharf aussieht und sehr okay. begehrt ist. Der kostet, was kostet der? 30.000? 30.000, schätze ich, ja. Ungefähr. Du hast den Funkelnagel neu bekommen. Ganz neu. Ganz neu. Was kriegst du sonst noch so von den Eltern? Ja, umsonst tanken. Derzeit bin ich zum Beispiel, ich habe meine Ausbildung beendet, meine Kinderpflegeausbildung. Ja. Ja, und im Moment mache ich halt gar nichts. Such zwar und wenn ich jetzt nichts finde, was mir wirklich gefällt, dann mache ich meine Schule weiter. Aber das ist nicht so, dass meine Eltern mich jetzt drängen. Also du hast keinen Druck. Du wohnst in der Villa deiner Eltern? Genau. Also die haben ein großes Haus? Ja. Ja, und ich habe da meine Einliegerwohnung, ja. Wie das so die Kinder aus gutem Hause haben, die haben dann ihre Einliegerwohnung. Die haben nicht ein Kinderzimmer, die haben eine Einliegerwohnung. Genau. Wahrscheinlich nur mit eigenem Eingang oder sowas? Nein. Also es gibt zwei Türen. Ich laufe separat rein. Ah ja. So, das heißt, du hast deine Ausbildung jetzt gemacht, aber die Eltern setzen dich nicht unter Druck. Du kannst in Ruhe suchen, wenn du nichts findest, machst du Schule weiter. Genau, also ich meine, ich habe jetzt keine 3 Jahre Zeit, nichts zu tun, weil es wird mich auch selbst nerven. Ich bin selbst auch so, dass ich der Meinung bin, ich muss was machen. Hm. Aber klar, ich habe jetzt die Zeit, dass ich in Ruhe suchen kann. Also so ein fettes Auto geschenkt zu bekommen, ist natürlich schon mal der Hammer. Dann auch noch umsonst tanken. Das ist, wie hast du da irgendwie so eine Kreditkarte, auf der du tanken kannst? Nein, wir haben eine Zapfsäule in der Firma. Ach. Das ist natürlich abgefallen. Wir haben eine Zapfsäule in der Firma. Genau. Da kann die Ann-Kathrin einfach hingehen und sich das Auto volltanken. Ganz genau. Wie viel Taschengeld bekommst du von deinen Eltern? Ja, das habe ich vorhin schon 3-mal überlegt. Das variiert. Also es hängt von mir ab, wenn ich was weiß ich shoppen gehe und dies und das, dann bekomme ich schon meine 500 € im Monat. Wenn ich aber auch mal, es gibt auch Monate, da kaufe ich mir nur Zigaretten und mal was zu trinken zwischendurch und vielleicht gehe ich mal ins Kino mit einer Freundin. Dann sind es 150, 200 Euro. Hast du ein Sparkonto? Oh, hatte ich, aber ich habe alles ausgegeben. Du hast alles ausgegeben? Ich habe alles ausgegeben. Also du hast für dich jetzt auf deinen Namen nichts auf der hohen Kante? Auf meinen Namen läuft, was weiß ich, so eine, alle möglichen Versicherungen hier, wie heißt denn das, zum Haus kaufen, später mal. Ach so. Also haben die Eltern eine ganze Menge angelegt, Bausparverträge wahrscheinlich. Genau, Bausparvertrag heißt, genau. Bausparvertrag. Das heißt, du musst ja im Prinzip musst du dir um deine, deine Zukunft überhaupt keine Sorgen machen. Nee. Was ist denn das für ein Gefühl? Ist ein gutes Gefühl, wobei ich es schon an mir selbst merke, dass man sich ausruht. Also sei es, ich habe jetzt meine Ausbildung fertig, ich kann ja jetzt und andere Leute würden jetzt sagen, ich gehe jetzt studieren oder so oder mach dies und das. Und ich lasse mir mehr Ruhe. Also im Verhältnis zu meinen Freundinnen sind alle viel weiter, was das anbetrifft. Ich glaube auch, dass man, wenn man so im Speck sitzt, wie die Made im Speck, kann man ja so sagen, wird man faul und träge. Ja. Ne? In dem Moment, wo du, stell dir mal vor, du hättest dir das Geld selbst erarbeiten und ersparen müssen für dein Audi. Ja. Das wäre ein Heiligtum für dich, dieses Auto. Ja. So ist das, ist das irgendwie so normal. Wenn es kaputt ist, kauft Papa ein neues Auto. Ja, ne? Merkst du das so im Freundesbekanntenkreis, die werden ja nicht alle so viel Kohle haben wie du, dass die auch ein bisschen neidisch sind, die anderen? Nein, neidisch würde ich nicht sagen, weil also ich bin auch absolut nicht so, dass ich damit groß rumrollen muss, klar. Nee, aber man weiß es ja dann. Eben, klar. Ja. Wenn ich mich in den Wagen setze, dann mache ich auch gerne mal Dach auf und guck mal, wer mich alles sieht. Wobei mittlerweile ist es auch langweilig geworden, aber ich glaube nicht, dass viele neidisch sind. Glaube ich nicht. Aber du kennst sicher auch Leute, die wirklich den Groschen rumdrehen müssen und den Euro sich hart erarbeiten. Klar, kenne ich auch. Meine beste Freundin zum Beispiel. Ah, die beste Freundin. Was machen die Eltern vom Beruf? Die lebt gar nicht mehr bei den Eltern. Ich weiß auch gar nicht. Der Vater, der macht irgendwie der Taxifahrer plus Zeitung ausliefern. Bei der Mutter weiß ich nicht. Sie lebt halt hier in der Stadt und die Eltern leben weiter weg. Und was macht die beste Freundin vom Beruf? Sie macht eine Ausbildung bei Burger King. Ach so, ja, das ist ehrenwert, aber das gibt auch nicht viel Kohle. Nee, absolut nicht. Und hast du da nicht ein schlechtes Gewissen ihr gegenüber, wenn du siehst, wie sie ackern und rackern muss und du brauchst es gar nicht? Nein, also ich sag mal, ihr macht das Spaß noch und es ist ja jetzt auch nicht so, dass wenn wir ins Kino gehen, dass ich sage, okay, ich zahle meine Karte, du deine. Sondern dann zahle ich halt meine Karte mit, oder? Das finde ich auch, das solltest du immer machen. Da kannst du immer mit einladen. Klar. Klar, also ich meine, mache ich auch nicht immer und nicht bei jedem, aber was weiß ich, es geht um meine beste Freundin. Wobei, Also ich finde schon, wenn man schon Kohle hat, dann muss man auch großzügig sein. Da muss man großzügig den Freunden gegenüber sein und vor allem auch großzügig fremden Leuten gegenüber. Sonst ist das furchtbar, sonst ist das ganz schrecklich. Gut, aber es gibt ja diese Leute, die man nicht mag, wo man dann denkt, nee, habe ich keinen Bock. Ja, klar, das sehe ich auch so, da hast du recht. Wie ist es mit Jungs? Hast du einen Freund? Ja, habe ich. Hast du? Ist der auch aus gutem, reichen Hause? Ja. Was ist der Papa vom Beruf? Oh, bei dem weiß ich das gar nicht. Wir sind noch nicht so lange zusammen. Wie lange seid ihr zusammen? 2 Wochen. Ach, das ist ja nur ganz frisch. Aber wir fahren schon in Urlaub bald zusammen. Ja, ist frisch, aber... Ihr fahrt schon in Urlaub, mal 2 Wochen. Wir fahren ja jetzt nicht nächste Woche oder so. Wann fahrt ihr denn? In 2 Monaten. Und wohin geht's? In die Türkei. In Türkei. Ja, Urlaub. Bezahlt auch der Papa dann, oder wie? Ja, Mama. Die Mama. Also bei Mama. Das, aber das, das teilen die sich irgendwie. Also du kriegst das Geld immer von der Mama, wenn es um ja, Geld geht. Ja, genau. Ja. Mama gibt auch schneller einfach, ne? Also, wie ist denn, du hast noch zwei Stiefgeschwister, hast du gerade gesagt. Mhm. Wie ist denn das so geplant mit eurem mit dem Unternehmen von deinem Vater? Wird darüber gesprochen? Soll das irgendwann mal verscherbelt werden? Das wird an die gehen, wenn dann, weil ich da auch wenig Interesse dran habe. Ich meine, ich bin Kinderpflegerin, was mache ich mit der Position? Ja, klar. Aber das würde bedeuten... Ich denke mir schon, klar, ich werde da nicht leer ausgehen, weil, gibt es ja auch noch ein paar Häuser oder so. Genau. Was haben denn deine Eltern außer dieser Firma noch an Besitz? Häuser, ein paar. Also Mietshäuser? Also Häuser, die sie vermieten, klar. Ja. Ja. Mhm. Autos, auf jeden Fall schöne. Also Pkw-Autos? Ja, klar. Ja, LKWs, klar. LKWs sowieso. Ne? Ja. Wäre schwer ohne. Ja, klar, natürlich, ja. Genau. Ja, dann hast du ein tolles Leben. Was das Materielle anbelangt. Aber ich glaube, da muss man sich immer und immer wieder in den Kopf reinhämmern, dass du auf der Sonnenseite stehst. Ja, das auf jeden Fall. Nein, das ist mir klar. Aber ich glaube, es ist total schwer, weil man das vielleicht dann doch, wenn man so aufgewachsen ist, das so als normal empfindet. Ja, aber so aufgewachsen ist ja relativ. Also ich meine, früher fand ich es ganz schrecklich, weil früher war ich nämlich die einzige von meinen Freundinnen, die in den Hort musste, weil meine Eltern arbeiten waren, ne? Ach so. Ja. Und also ich meine, klar, das war als Kind war das ganz schrecklich, weil ich wäre lieber bei Mama geblieben. Ja. Mittlerweile ist es sehr praktisch für mich. Hast du denn einen großen Traum, also einen materiellen Traum, den du dir irgendwann mal erfüllen möchtest? Ich möchte auf jeden Fall später auch mal ein Haus haben. Am liebsten auch nicht in Deutschland. Sondern wo? Irgendwo, wo ganz viel Sonne ist. Also irgendwo im Mittelmeer oder so. Ja, gut. Das ist ja nun schnell zu bewerkstelligen dann mit dem Hintergrund. Haben deine Eltern kein Ferienhaus irgendwo? Nee, haben sie nicht. Da kannst du dann mal ein bisschen, ja, kannst ja ein bisschen Druck machen. Mama, Papa, kauf doch mal in Griechenland, in Italien ein Haus am Meer. Ja, ich versuch's ja schon. Ann-Kathrin, du hast gut, sei dir gegönnt und weiß es zu schätzen und geh aber. Aber was ich auch noch ganz wichtig finde, mach dein Ding. Häng nicht zu lange rum. Ich finde ja gut, dass du eine Ausbildung gemacht hast, also ist ein schöner Beruf, den du hast. Also entweder such dir jetzt einen Job oder geh wieder auf die Uni oder wo immer hin und lerne. Aber häng bloß nicht ab, das ist nicht gut für dich. Ja, irgendwann langweilt es auch. Also nicht langweilt es persönlich. Ja, genau. Momentan versuche ich das mal durch Sport irgendwie auszugleichen. Ja. Das ist kein Leben. Eben. Ann-Kathrin, alles Gute wünsche ich dir. Viel okay, Glück. Dir auch. Tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 50 50. Herzlich willkommen, Friederike. Friederike, 62. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Schönen guten Morgen, Friederike. Guten Morgen. Ja, ich lebe im Luxus. Ich lebe im Luxus, ja. Erzähl. Ich habe mir vor 6 Jahren, habe ich mir in Frankreich ein kleines altes Haus gekauft. Ja, wo in Frankreich? In der Haute-Saône. Ja. Sagen wir mal zwischen Elsass und Burgund. Ja. Und in einem ganz kleinen Dorf. Und seither lebe ich da. Ach, du rufst jetzt von dort aus auch an? Ja, genau. Ah, darf ich fragen, wie teuer das Haus war? Ja, 24.000 Euro. Ja, das ist ja für ein Haus fast geschenkt. Ja, das sind hier die Preise. Ja, hast du dein ganzes Leben in Deutschland aufgegeben? Ja. Ja? Also ich habe meine Familie noch da und Freunde und die kommen auch mich oft besuchen. Ja. Und ich fahre da auch immer wieder regelmäßig hin. Aber ansonsten lebe ich ganz in Frankreich. Und lebst ganz alleine in diesem Haus? Ich lebe da ganz alleine mit meinem Kater und habe mich aber jetzt seit 8 Monaten in meinen französischen Nachbarn verliebt. Ach guck, so passiert's dann, ne? In den französischen Nachbarn. Nach 15 Jahren Alleinleben und und jetzt lebe ich nicht nur, sondern liebe auch. Super. Ja. Sag mal, dieses Haus, 24.000 Euro, war das ein oller Schuppen? Oder? Nein. Du musstest gar nicht so viel machen an dem Haus? Nein, also was zu renovieren war, das konnte ich selber machen. Bist du sehr begabt in dieser Hinsicht? Ja, Super. Ich kann tapezieren und ich kann Böden abziehen und so. Das heißt, du musstest gar nicht so viel Geld da reinstecken? Nein, überhaupt nicht. So, jetzt ist für mich die ganz große Frage, bist du eigentlich eine sehr reiche Frau, oder? Nein, ich war Lehrerin und konnte dann gesundheitlichen Gründen ein bisschen früher aufhören. Mhm. Also ich habe eine gute Pension. Ja, aber mehr auch nicht. Aber mehr auch nicht. Und dein großer Luxus ist, dass du dir den Traum erfüllt hast, nach Frankreich zu gehen und dort in einem Häuschen, was wahrscheinlich auch keine große Villa ist, aber ein schönes, nettes Häuschen, zu leben. Das ist dein Luxus. Einen schönen kleinen Garten. Ja. Und für mich ist inzwischen Luxus, dass wir zum Beispiel, wir haben hier unglaublich gutes Wasser. Ja. Qualitativ ganz wunderbares Quellwasser, also mit dem dusche ich auch. Und super. Und dafür zahlen wir hier Pfennige. Also und dann eben die Luft und dann eben die Stille. Ja. Bei uns ist sehr, sehr ruhig. Wie groß ist der Ort oder das Dorf? Wir sind 128 Einwohner. Das ist ja ganz klein. Das ist ja ganz klein. Wieso hat es dich gerade dahin verschlagen und warum gerade Frankreich? Ja, ich lebte in Süddeutschland, ganz nah an der Grenze und bin das gewohnt. Wir sind immer schon mein ganzes Leben nach Frankreich in Ferien gefahren. Also eher eine Liebe schon zu Frankreich. Ja. Aber du warst nicht Französischlehrerin? Nee. Nee, das nicht. Ja. Nee. Also als ich herkam, hatte ich mein Schulfranzösisch und das hat sich natürlich jetzt... Natürlich, ja. Ich kenne diese Gegend nicht. Verbessert. Ich kenne diese Gegend nicht, wo du da jetzt wohnst. Ist das eine besonders reizvolle Landschaft? Ja. Ja. Ganz wunderbar. Und kein Heimweh nach Deutschland? Überhaupt nicht mehr. Es geht ja auch heutzutage mit Internet und Fernsehen. Genau, ich bin mit der ganzen Welt verbunden. Genau, früher war man dann abgeschiedener, wenn man ins Ausland ging, aber heutzutage Nee, ich kann ja jederzeit, bin hier mit Skype zum Beispiel, genau, meinen Freunden in Australien, also auf der ganzen Welt verbunden. Ja. Und ansonsten habe ich hier meine Ruhe und... Man hört ja immer wieder, wenn Leute so etwas älter werden und dann sich so einen Traum erfüllen, dann sagen viele, ja, jetzt bin ich älter, jetzt werde ich aber auch irgendwie ein bisschen kränklicher und jetzt brauche ich eigentlich so meine Anbindung an meine Ärzte in Deutschland, an die Kliniken, wo ich mal hingehen kann und traue mich gar nicht mehr, so irgendwo in die weite Ferne zu gehen. War das für dich auch eine Überlegung, als du weggegangen bist? Nee, gar nicht. Überhaupt gar nicht. Das war eine ziemlich spontane Entscheidung. Ich habe hier eine Bekannte besucht in der Gegend und bin hier durch mein Dorf gelaufen und dann stand hier mein Haus zum Verkauf und dann war das... Da hat das Haus dir zugeflüstert, kauf mich. Ja. Und hast du gesagt, okay, ich kaufe dich. Ja. Ja, manchmal sind das ganz, ganz völlig irrationale, subjektive Entscheidungen, die man gar nicht groß bedenkt, dann macht man es einfach. Ja, und ich habe das noch keine Sekunde bereut. Keine Sekunde bereut. Nein. Du hast alles aufgelöst in Deutschland. Ja. Ja, deine Wohnung, alles, was du hier hattest. Ja, ist jetzt... Und ich singe hier im Chor und ich bin hier im Kulturkreis. Also auch eingebunden. Ja. So, und jetzt auch noch eine Liebe zu einem netten Franzosen. Mhm. Wie alt ist der Franzose? Ist ein paar Jahre älter als ich, aber ganz, ganz, ganz fit und ganz, ganz sportlich. Mein also, persönlicher Coach. Perfekter kann es gar nicht laufen. Mann. Nee. Wie ist das Wetter bei euch? Sag's mir noch zum Schluss. So schön wie bei uns auch im Moment? Bitte, jetzt habe ich nicht verstanden. Ist das Wetter bei euch auch sehr schön im Moment? Nein, im Moment nicht, aber es wird Guck, und hier in Köln hat heute die Sonne geschienen. Ja. Mach ich dich mal ein bisschen neidisch. Ja, gut. Friederike, schöne Grüße nach Frankreich. Toll, dass du angerufen hast und dir alles Liebe. Ja. Auf Wiederhören. Tschüss. So, ihr Lieben, das war unsere Sendung Ich lebe im Luxus. In der Technik war Thomas Wittig. Morgen Radio 1 Live, WDR Fernsehen, wieder mit einer freien Themennacht um 1 Uhr. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Nacht.